Aufgabe 5.2 A2. Hören Sie das Gespräch und kontrollieren Sie Ihre Antworten in A1. Herr Grimm, können Sie mir etwas zu den Arbeitszeiten in der Firma sagen? In der Fabrik gibt es Schichtarbeit, aber in der Verwaltung haben wir gleitende Arbeitszeit. Die Blockzeit geht von 9 Uhr bis 16 Uhr. Und wann kann man morgens anfangen? Man kann zwischen 7:30 und 9 Uhr anfangen und aufhören kann man zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr, außer freitags. Freitags machen wir schon um 16 Uhr Feierabend. Wie viele Stunden muss man pro Woche arbeiten? 38 Stunden. Dazu kommt noch mindestens eine halbe Stunde Mittagspause. Und Überstunden? Müssen die Mitarbeiter oft Überstunden machen? Ja, das kommt schon vor, besonders in der Fabrik, wenn viel Arbeit da ist. Und wie viele Urlaubstage gibt es im Jahr? 30. Und die gesetzlichen Feiertage kommen noch hinzu.